Dialoge, Seite 124. Die Grundlagen meines Gebäudes sind errichtet, die Kräfte sind bereit, man braucht sie nur mehr in Bewegung zu setzen.